Bevor die Männer, Frauen und Kinder in die Busse steigen durften, durchsuchten Sicherheitskräfte ihr Gepäck. Danach wurden die Menschen aus Muawamir abtransportiert in Unterkünfte, die von der Führung in Damaskus kontrolliert werden. Einheiten, die zu Präsident Bashar al-Assad stehen, belagern den Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus seit 2013. Immer wieder hat es Berichte gegeben, denen zufolge die 28.000 Einwohner Hunger litten. Vor 3 Jahren sollen sie mit Giftgas beschossen worden sein. Dass jetzt rund 300 Zivilisten Muawamir verlassen, ist offenbar der erste Schritt einer Übereinkunft zwischen der syrischen Führung und ihren Gegnern in der Ortschaft. Die Abmachung soll besagen, dass die Rebellen demnächst ihre Waffen niederlegen und anschließend sicheres Geleit erhalten in ein anderes Gebiet, in dem Aufständische herrschen. Auf diese Weise war kürzlich auch Es Daraya, ein anderer Vorort von Damaskus, unter Regierungskontrolle gekommen. Assads Strategie der Belagerung wirkt erfolgreich, und wenn es Jahre dauert, sie umzusetzen.